Die neue von den Blossoms heißt I Can't Stand It. Ich war immer ein großer Fan von Michael Burton. Jetzt hat er was Neues und singt Sam Cooke's Cupid. Your schönes Lied. Ich hänge ein anderes von Sam Cooke dran. Wonderful World. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. Schönes Lied. Ich erinnere mich an ein anderes schönes Lied von Michael Bolton in Zusammenarbeit mit dem Saxophonisten Kenny G. Talk to you, but it's not the same. It's touching you. Every time you whisper my name, I wanna run to you. We'll be together. Is all that I can do. My arms around my pillow at night, they should be holding you. I can't take this much longer. heute auf Radio Marabu im Interview ist die wunderbare Stefanie Lottermoser. Wir hören sie jetzt mit This Time. Das ist der Titelsong ihrer aktuellen CD. Stefanie Lottermoser und ihr Saxophon. ist jemand tot, tot, tot. Ich hab's immer gesagt, ich hab's immer gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Und sie sagen, es war Mord, es war eiskalter Mord, mitten in der Nacht, naja, mich wundert's nicht. Der Kommissar hat gesagt, er hatte Feinde, so viele Feinde. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You know places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie dokie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. come and stay with us. It's such an easy flight to new places, keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened and the days that don't exist at the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Das waren 30 Minuten Nonstop-Marabu-Musik mit mir, Annette Schilling. Und Stuart A. Staples mit seinem Solo-Album kommt gleich. Am 30. Juni geht's nicht ins Freibad, sondern zum Radiotag nach Hilden. Radio Day 2018. Ab 12 Uhr trifft sich dort die alternative Radioszene Europas. Ehrengast ist unter anderem Ad Roland, der nicht nur von Hilversum 3 bekannt ist, sondern auch als Berater deutscher Privatradios wie RSH. Radio Schleswig-Holstein. Ein weiterer Schwerpunkt ist Radio Mi Amigo. Mega. Auf dem Podium diskutieren Wim de Groot und Ferry Eden. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Alle weiteren Infos auf offshoreradio.de. Hi, ich bin Ferry Eden. Und natürlich bin ich auch wieder dabei beim Radiotag in Hilden. Nordlitter für Radio Marabu. Aus spektrum.de. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? 1784. Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in einem Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte Ausgabe überführt. Lord Little's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Radio Marabu. Im Herzen Dresdens in der kleinen Brüdergasse 3. Jambar by Sky. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 17 bis 1 Uhr. Jeden Donnerstag und Freitag Live-Musik. Seit 13. Mai 2017 gibt es die Jambar by Sky. 40 Plätze hat sie. Wohnzimmercharakter. Booking über Hendrik Leditz 0160 841 4273. Aktuell am 24. Mai die Lazy Boys und am 25. Mai Micha Winkler und Friends. 2018 mit Radio Marabu. Yeah! Titel 4 und somit der letzte vom aktuellen Stuart E. Staples Album Eurythmia mit dem Namen Music for Here in Small Paintings. Das Lied geht eine halbe Stunde und ich sage Tschüss. Thank you.